Okay. Guten Tag, Solmaz ist mein Name. Ich bin hier als Assistentärztin tätig und würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Vor dem Gespräch würde ich ein paar persönliche Fragen stellen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, natürlich. Wie heißen Sie? Ich heiße Theo. Dobrowski. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja. Theo, T-H-E-O. Ja. Und der Familienname? Mhm. Ist Dombrowski. D-O-M. B-R-O-S-K-Y. Dombrowski. Dombrowski, genau. Ja. Okay, Herr Dombrowski, wie alt sind Sie? Ich bin 60 Jahre. 60 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Oh, genau genommen, warte mal, ich bin schon 61, sehe ich gerade. Am 1.7.61. 1.7.61, okay. Also 61 Jahre bin ich schon alt. Ich werde 62 dieses Jahr. Nee, gar nicht, ich werde... Lass mich rechnen. Ich werde 61 dieses Jahr. Stimmt schon, ne? Ja, ja. Ja. Wie schwer sind Sie? Oh, ich bin noch 74 Kilo. 74 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,83. 1,83. Herr Dombrowski, was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe seit langer Zeit jetzt schon so tüchtige Bauchschmerzen. Und es wird irgendwie immer schlimmer. Und jetzt, also insbesondere in den letzten 2 bis 3 Wochen, haben sich die Schmerzen wirklich verschlechtert. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal damit zum Arzt gehen. Ja, das haben Sie sehr gut entschieden. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, das ist schon so vor einem Vierteljahr losgegangen. Aber da habe ich immer gedacht, ja, das geht auch wieder weg. Aber... Jetzt ja, Entschuldigung, ja? Ich habe nicht akustisch gehört. Vor einem Vierteljahr hat es angefangen. Vierteljahr, ja, okay. Vierteljahr, also 3 Monate. Und Sie haben gesagt, dass letzte 2, 3 Wochen schlimmer geworden. Genau, da ist das richtig unangenehm geworden. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich kann das nicht länger auf die lange Bank schieben, ne? Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ich würde sagen langsam. Und dann haben die sich gesteigert, ja. Und wo genau die Schmerzen sind? Ja, die sind so oben im Bauch. Oben, rechts oder links? Eigentlich so rundherum, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Strahlt die Schmerzen in andere Körperteile aus? Nee, das eigentlich nicht. Nur so ringsherum. Ringsherum. Ringsherum, also einmal rund, so wie so ein Gürtel quasi. Ja, Gürtel, ja, okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Habe ich jetzt nicht so genau beobachtet. Gibt es einen Unterschied, ob Sie essen oder stehen? Also eigentlich habe ich das Gefühl, dass die permanent da sind, würde ich sagen. Immer da, ja. Sondern nicht als Attacken sind die Schmerzen immer dauerhaft da. Die sind dauerhaft schon, ja. Okay. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Also jetzt in letzter Zeit sind die wirklich heftig. Da sind die bestimmt bei 7 oder 8. Ja. Also das klingt sehr stark. Ja, das sind aber auch wirklich sehr heftige Schmerzen, ja. Soll ich Ihnen ein Schmerzmittel geben oder halten Sie aus bis zum Ende? Ja, das wird ja jetzt nicht so lange dauern und ich habe die Schmerzen ja jetzt schon ein paar Wochen. dann kommt es jetzt auch 20 Minuten auch nicht an. Das wäre gut. Haben Sie eine Schmerzmittel dagegen eingenommen? Nö, ich hab mal versucht, einen Schnaps zu trinken, um die Schmerzen zu betäuben. Das hat aber auch nicht wirklich geholfen. Ja, okay. Könnten Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend oder polykartig? Also ich würde sagen, das sind so ziehende Schmerzen. Ziehende, ja. Ja, und die Schmerzen alleine sind es ja nicht, sondern mir ist eigentlich auch so schlecht in letzter Zeit. Und ja, ich habe keinen guten Appetit und ja, tatsächlich habe ich auch immer mal wieder so Durchfall und nachts kann ich nicht gut schlafen, weil ich schwitzen muss. Also ich bin irgendwie gar nicht mit mir zufrieden. Okay, und Sie haben gesagt, dass Sie in Appetitlosigkeit haben. Haben Sie in letzter Zeit Gewicht verloren? Ja, doch, ich habe ordentlich abgenommen. Ja, und zwar habe ich. Wie viel Kilogramm? Ja, ich wiege mich ja nicht so oft, aber ich habe, was weiß ich, so in 6 Wochen oder so, habe ich 8 Kilo abgenommen. 8 Kilo? Innerhalb von 6 Wochen. Nee, es schmeckt mir zurzeit gar nicht. Ne? Mhm. Und Sie haben auch Durchfall. Ja. Wie oft müssen Sie auf die Toilette gehen? Oh, bestimmt 3-mal am Tag. 3-mal. Manchmal mehr. Ja. Ja. Wie sieht der Stuhl aus? Ja, der ist irgendwie komisch hell. Hell. Und Konsistenz auch? Naja, halt so flüssiges Zeug, ne? Flüssige, ja, okay. Sie haben Sie schwitzen mehr als üblich in der Nacht und ja, haben Sie auch Schlafprobleme? Ja, normalerweise sonst eigentlich nicht, aber jetzt zur Zeit wache ich nachts auf, dass ich schweißgebadet bin und dann muss ich mir einen anderen Schlafanzug anziehen. Mhm. Und das kenne ich eigentlich sonst gar nicht. Waren Sie deswegen beim anderen Arzt? Nee, ich habe ja immer gedacht, das geht von alleine wieder weg. Wieder weg, ja, immer. Okay. Deswegen war ich jetzt noch nicht beim Arzt, aber jetzt, als es so schlimm wurde, habe ich halt gedacht, ich komme mal zu Ihnen. Ja, das haben Sie sehr gut entschieden. Ist Ihnen übel, Herr Domworski? Ja, das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb ich nicht so richtig essen mag, ne? Weil ich immer das Gefühl habe, dass mir so ein bisschen schlecht ist, ja. Ja, okay. Wobei, also müssen Sie auch erbrechen? Nee, übergeben musste ich mich noch nicht, aber ich habe immer so das Gefühl, als wäre das so kurz davor. Ja, okay. Haben Sie Fieber? Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht gemessen. Okay. Aber vielleicht Schüttelfrost? Nee. Das wäre mir ja aufgefallen. Nee, das habe ich nicht gehabt. Okay. Haben Sie Probleme auf dem Stuhlgang? Entschuldigung, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Ja, eigentlich nicht. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, dass der Urin so ein bisschen eine andere Farbe hat als sonst. Wie sieht der Urin aus? Ja, der ist so dunkel. Dunkel. Trinken Sie genug Wasser? Wasser, ja. Wasser trinke ich eher nicht. Wenn, dann trinke ich eigentlich lieber Bier. Aber ja, manchmal trinke ich auch Sprudel oder irgendwie sowas. Cola. Ja, okay. Ne? Aber ja, eigentlich denke ich schon, dass ich gar nicht so wenig trinke. Okay. Bin ja den ganzen Tag zu Hause. Dann hat man ja Zeit zum Trinken. Sind Ihnen Brustschmerzen, Herzrasen oder Luftnot aufgefallen? Nee, das habe ich noch nicht bemerkt, nein. Ja, sehr gut. Sind Sie gegen Corona geimpft? Ja, aber erst zweimal. Zweimal, ja. Mhm. Noch nicht geimpft, ja, okay. Mhm. Ja, ich konnte mich sehr spät entscheiden, das zu machen. Ja, okay. Ich würde ein paar Fragen über Ihre Vorgeschichte stellen. Leiden Sie an chronischer Erkrankung? Nein, ich war immer gesund. Immer gesund, ja. Sie sind kerngesund, ja, okay. Und ja, deswegen nervt mich das jetzt ja auch so, dass ich so schlecht drauf bin. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ah, schon lange her. Das ist als junger Mann mit 25, vor 25 Jahren, da habe ich einen Autounfall gehabt. Und da ist das eine Bein gebrochen gewesen und das musste operativ versorgt werden. Da habe ich eine kurze Zeit im Krankenhaus gelegen. Ist diese Operation komplikationslos verlaufen? Das ist alles glatt gelaufen, ja. Gut. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Nö. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Da weiß ich nichts von. Nö, ich glaube, ich kann alles vertragen. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie gerne Bier trinken. Trinken Sie, wie viel trinken Sie Alkohol? Ach ja, so am Tag. 3-4 Flaschen Bier am Tag trinke ich schon. Und hin und wieder, wenn es da mal passt, auch noch einen Schnaps dazu. Ne? Schnaps. Und wie viel Schnaps? Naja, das kommt immer auf die Gelegenheit an. Wenn man so hat das Gefühl hat, dass das Essen besser rutschen kann oder wenn man mal mit jemandem feiert oder wenn man mal jemanden trifft, mit dem man sich lange nicht getroffen hat oder so, ja, dann trinkt man auch wohl mal einen Schnaps. Gelegentlich trinken Sie, ja, okay. Zusätzlich Schnaps, ja. Ja, genau. Rauchen Sie, Herr Jones? Oh ja, ich rauche ordentlich, ja. Wie viele Zigaretten am Tag? Ja, eine knappe Packung rauche ich bestimmt am Tag. Seit aber wann? Ja auch schon seit ich 18 bin. Seit 18 bin. Okay. Und die nächste Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nee, mit sowas kenne ich mich nicht aus. Okay. Herr Domrowski, sind Ihre Eltern gesund? Ja, meine Mutter ist gesund, aber mein Vater, der ist tatsächlich an Darmkrebs gestorben. In welchem Alter? Och, da war der 65 oder so. 65, okay. Und haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich nicht. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin geschieden. Geschieden. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter habe ich, aber die lebt bei ihrer Mutter. Ist Ihre Tochter gesund? Ja. Und was machen Sie vom Beruf? Ja, ich bin jetzt schon seit 5 Jahren arbeitslos. Ich habe mein Lebtag als Drucker gearbeitet und ja, das wird halt nicht mehr gebraucht und dann habe ich nicht wieder eine Stelle gefunden. Drucker arbeitet. Was macht Drucker? Ja, in der Zeitungsdruckerei, ja, okay. Ne? Dass man da die Maschinen bedient. Und das läuft heute alles automatisch, da braucht man keine Profis mehr. Okay. Herr Dombrowski, ich habe alle wichtigsten Informationen bekommen. Haben Sie noch Fragen oder gibt es etwas, das Sie mir sagen möchten? Naja, also Fragen habe ich natürlich schon, wie es jetzt weitergeht und was das sein kann, was mir da solche Beschwerden macht. Natürlich habe ich auch ja, ein bisschen Angst wegen meines Vaters, ob ich vielleicht auch Darmkrebs habe. Und ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt in letzter Zeit ein bisschen im Kopf rumgehen. Ja, ich verstehe Sie. Sie haben traurige Geschichte hinter sich. Und deswegen, sie haben gesagt, dass sie wahrscheinlich eine Krebserkrankung habe. Aber jetzt Krebs ist nicht 100% einzuschließen. Aber ich vermute, dass sie haben Speiseröhrenentzündung. Eine was habe ich? Speiseröhrenentzündung. Eine Speicheldrüsenentzündung. Ja. Und Und deswegen, was kann man aber dagegen tun? ja, jetzt, das bleibt nur ein Verdacht. So als möchte ich sie körperlich untersuchen. Danach wird bei ihnen Ultraschall durchgeführt. Dann ich brauche auch Laborparameter. Deswegen ich werde ihnen Blut abnehmen und gegebenenfalls wird bei ihnen Computertomographie durchgeführt. Was ist das? Das ist eine bildgebende Verfahren. Ein bildgebendes Verfahren, ja, und was kann man da sehen? Ihre Bauch als Schnittbild können wir sehen. Okay. Sie liegen auf einem Tisch und gibt es eine Röhre und mit Hilfe von Strahlen können wir viele Schnittbilder auf einem Monitor sehen und beurteilen. Ah, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, dass das so ist, als ob man in Scheiben geschnitten wird und man kann da reingucken, ne? Ja, und was kann man Richtig. dann sehen? Ja, man kann vielleicht eine Entzündung im Bauchspeicheldrüse oder eine Raumforderung im Bauchspeicheldrüse oder eine Stein im Bauchspeichelgänge beurteilen. Ah ja, das kann ich mir dann, glaube ich, vorstellen, ja. Gut. Nee, dann habe ich jetzt sonst erstmal keine Fragen mehr. Ja. Gut. Und? Das noch Fragen, oder? Wie hast du dich gefühlt? Aha, Ja, Dr. ja. Gundes, eine Frage. Ja. Guten Tag. Hallo. Das ist gut, eine gute Anamnese, ich denke. Danke. Ja, aber ich muss Ikterus Ja. ja fragen. Ja, das ist sehr wichtig. Aber welche Fragen? Ich weiß nicht. Sind Sie Sind Gelbsucht? die Augen gelb? Mir Ja, ist oder? Ihnen eine gelbe Hautfarbe aufgefallen, ne? Ja, aufgefallen. Aber genau genommen sieht man das ja, wenn der Patient zur Tür reinkommt, ja. ja, dass der insbesondere, wenn die Augäpfel gelb sind, ne? Und wenn jemand so richtig schön gelb ist, ja, dann springt einen das ja förmlich an. Das sieht man ja förmlich auf der Straße, wenn jemand vorbeiläuft, ja. Aber man kann tatsächlich fragen, ist Ihnen aufgefallen, dass Ihre Augen sich verfärben oder das Weiße in den Augen sich verfärbt oder so? Dieser Mensch ist ja nun auch eher, ja, vielleicht nicht so der Akademiker oder so, den man jetzt mit Fachbegriffen befragen kann, sondern der will das ja eher einfach gefragt haben, ne? Aber das könnte man tatsächlich fragen, ist Ihnen das aufgefallen oder setzen Sie doch mal Ihre Brille ab, dass ich mal Ihre Augen angucken kann. Ja, zum Beispiel, ja. Und gibt es sonst noch weitere Und Fragen? eine nur Differentialdiagnose, Bluttransfusion erhalten oder Ah ja, okay. Das wäre natürlich nicht ganz ausgeschlossen vor 25 Jahren bei dem Unfall. Ja. Aber das ist natürlich voll gut. Chronische Hepatitis und danach Das ist eine ja. Idee, ja. Ja, wäre ich jetzt tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Aber da der ja gesagt hat, er hat praktisch sonst keine OP gehabt und vor 25 Jahren, weiß ich, kann das dann immer noch, ja, ist nicht auszuschließen, ne, dass er da in dem Fall tatsächlich eine Transfusion bekommen hat. Das finde ich einen spannenden Hinweis, ja, sehr gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Ja. Ja, sollen wir weitermachen oder gibt es noch irgendwelche anderen Anregungen, Ideen, Fragen? Nee, alle sind begeistert. Gut, dann machen wir weiter, Lisa. Ja, guten Tag. Solmaz ist mein Name, Frau Oberärztin. Vor Sie dem haben Patienten gesehen, habe ich mitbekommen. ja, aber vor dem ich meine Patientin vorstelle, möchte ich etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe auf dem Labor angerufen, einen Anruf bekommen, Schutz, Bekommen. und zwar Frau Clemens hat einen Thrombozytenzahlen 1.250.000 Mikromikroliter. Ja, haben Sie das schon weitergegeben an die zuständige Kollegin? Ja, dann Ich ist ja habe gut. Die kümmert sich da schon drum, ja? Das ist gut. ja, Okay, okay. gut. Dann erzählen Sie mal, wen Sie gesehen haben. Ja, okay. Es handelt sich um Herr Theo Dombrowski. Er ist 60 Jahre alt. Er ist 1.17.1961 geboren, 74 Kilogramm und 1,83 Meter große. Herr Dombrowski hat bei uns heute wegen seit 4 Monaten bestehender Oberbauchschmerzen vorgestellt. Er hat sich vorgestellt, ja. Und diese Schmerzen seien seit 2, 3 Wochen immer schlimmer geworden. Die Wie Patientin beschreibt gab er die Schmerzen? Wie beschreibt er die Schmerzen? sie beschrieb die Schmerzen als ziehend. Ja. Und die Patientin gab an Der Patient ist ein Mann. Entschuldigung, der Patient gab an, dass diese Schmerzen Oberbau lokalisiert und gürtelförmig. Genau, okay, ja. Und warum stellt er sich erst jetzt vor? Der Patient hat gesagt, dass sie immer diese Schmerzen weggehen würden. Aber wenn die Schmerzen schlimmer geworden, sie Er. habe entschieden, zu uns kommen. Also er hat gedacht, der Patient hat gedacht, die Schmerzen gehen von alleine wieder weg und als es schlimmer geworden ist, hat er sich dann entschieden, doch zum Arzt zu gehen. Gut, alles klar. Ja, was hat er denn Und noch sonst so an Nebensymptomen? Nebensymptome, sie sei überall, Wie? ohne Erbrechen. Und sie klagt über Liebe Inappetenz. Lisa, es ist immer noch ein Mann. Ja, sie sind Frau Ja, und ich weiß, deswegen. es ist schwierig. Ja. Aber es ist Theo. Ja, gut, also, ja. erklärt über Inappetenz und die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Gewicht, einen Gewichtverlust von 8 Kilogramm innerhalb von 6 Wochen. Und zusätzlich habe er Diarrhoe und er muss dreimal auf die Toilette gehen. Und, wegen Stuhlgang, wegen Durchfall. Ja, und ja, okay. Der Stuhl sehe hell aus. Mhm. Und der Urin, der Urinfarbe sehe aus Dunkelfarbe. Der Urin ist dunkel verfärbt. Okay, ja. Also der Stuhl ist hell, der Urin dunkel. Mhm. Und gibt er was, sagt er was zu Fieber, Nachtschweiß, Schüttelfrost? Die Nachfrage: Fieber, Schüttelfrost und noch Luftnot, Brustschmerzen wurden verneint. Mhm. Die Vorgeschichte ist unauffällig. Er sei wegen Beifraktur operiert worden vor 25 Jahren, wegen einem Autounfall. Bei Zustand nach Autounfall, ja, okay. Ja, und er trinke 3-4 Flaschen Bier und zusätzlich gelegentlich Schnaps. Jeden Tag 3-4 Flaschen Bier? Ja, jeden Tag. Okay. Und er rauche 20 Zigaretten pro Tag, seit er 18 bin. Und die Familienanamnese. Das sind also gut 40 Päckchen, ne? Ja. Hm. Ja, 40 Päckchen. Mhm. Und im Familienanamnese fanden sich bei dem Vater Kolonkarzinom. Und Vater sei mit 75 verstorben. An dem Kolonkarzinom. Ja, er sei geschieden, habe eine Tochter und seit 5 Jahren sei er arbeitslos. Ja. Mhm. Okay, gut. Was ist denn jetzt Ihre Diagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist chronische Pankreatitis. Mhm. Gut, und was wäre differenzialdiagnostisch noch möglich? Ja, differenzialdiagnostisch denke ich an Pankreaskarzinom und vielleicht Hinterwandinfarktus, Myokardinfarktus. Ja, warum nicht? Ja, genau. Und was könnte noch sein? Und Ulkusventrikulitis könnte sein. Mhm. Und Cholelithiasis vielleicht. Ja, genau, dass er vielleicht Steine hat, genau. Mhm. Ja, oder nicht, die Schmerzen ist nicht typisch, aber vielleicht. Mhm. Ja, naja, gut, okay. Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem? Ja, zuerst würde ich körperlich untersuchen. Ja. Ja, ich gucke. Worauf achten Sie da besonders? Ja, ob die Patientin eine Farbveränderung oder Gelbsucht habe. Mhm. Und bei Auskultation gucke ich, ob die Patientin äh, Wie die Darmgeräusche ist. Wie die was? Darmgeräusche. Ach, wie die Darmgeräusche sind, ja, okay, ob man da was hört, ja. Und ich würde auch abtesten, ob die Patientin Abwehrspannung, Druckschmerzen habe. Und ja, ich würde auch gucken, ob Patientin Kühlanzeichen habe, vielleicht, weil meine Verdachtsdiagnose ist. Ja. Nochmal, was soll sie haben? Kühlanzeichen. Nochmal. Oder Kühlanzeichen. Nicht? Kann ich nicht. Ich kann das Wort jetzt gerade nicht einordnen. Ja, Entschuldigung. Ich muss wieder gucken, wie kann man sagen, oder vielleicht eine Kollegin kann helfen. Kühlanzeichen. Kühlanzeichen? Ja, Kühlanzeichen. Oder Grey-Tunnel-Zeichen. Oder Grey-Tunnel-Zeichen. Ja, ja. Okay, ja, sorry, das ist jetzt was ich nicht kenne, ja, alles klar, gut, also ein Sowieso-Zeichen, ja, alles gut, ja, gut. Und wie äußert sich das? Können Sie das mal beschreiben? Ja, kann man, beide Seiten ist eine Hautfarbveränderung, kann man herum um Nabel sehen? Um den Nabel? Ja, oder kann man im Leisten sehen, diese Zeichen. Das Farbe ist ein bisschen blau oder rote Farbe und kann man einfach beurteilen. Ah ja, okay, danke. So, wieder was dazugelernt, ja. Und gut, was machen Sie für Laboruntersuchungen? Ja, ich würde kleines Blutbild, Elektrolyten, Amylase-Lipase-Werte, H1, H1C, HB1C. HB1C für langzeitig Glukose und nüchtern Glukose und Nierenwerte, Leberwerte, Cholesterase Parameter und noch Gelb. Leberwerte, Cholesterase-Werte, Bilirubin, Gamma-Glutamat und Alkalinphosphates gucken und ich würde auch im Schüttel Alpha-Elastase gucken. Sehr gut, das ist, okay. Ja, sehr guter Test für chronische Pankreatitis. Sehr gut, wunderbar. Und ja, ich gut. Und ja, wenn der sowieso alle paar Stunden zur Toilette muss, dann wird er ja auch eine Stuhlprobe abgeben können. Ne? Ja. Gut, ja. Nehmen Sie den Patienten stationär auf? Ja, ich würde stationär aufnehmen. Diesen und ja, ich möchte auch Sonographie Abdomen durchführen. Auf alle Fälle, ja, okay. Und was erwarten Sie da? Ja, kann man nichts sehen, aber kann man auch irgendwelche Verkalkung im Pankreas oder Bauchspeicheldrüse sehen oder Kist sehen oder im Gallengänge oder Speiseldrüse Gänge irgendwelche Konkrement sehen. Genau, das könnte man auf die Art und Weise ausschließen, genau. Ja. Genauso wie man wahrscheinlich ja auch einen Tumor erkennen könnte, wenn da einer wäre. Ne? Ja. Gut, was wir ja mal nicht hoffen für den Patienten. Ja, und danach würde ich Computertomographie durchführen. Und ALCP ist sehr wichtig in diesem Patienten. Genau. Wofür steht ALCP? Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie. Sehr schön. Wie aus dem Pistole geschossen. Wahnsinn. Ja. Gut. Ja. Was machen wir denn stationär mit dem Patienten? Ja, der Alkoholkarenz ist sehr wichtig und Nahrungskarenz bis diagnostiziert wurden die Patient und Flüssigkeitszufuhr ja beim auffälliges eine Elektrolyte Mangel muss man Elektrolyte substituieren machen. Ja, okay. Und vielleicht beim exokrine oder endokrine pankreatische Enzymmangel kann man Substitution einsetzen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, Enzymersatztherapie. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Genau. Und bei Entzündung muss man antibiotische Therapie so schnell wie möglich empirisch einleiten. Und was machen wir mit den Schmerzen? Ja, er hat sehr stark Schmerzen, deswegen kann man Opioid geben, aber nicht alle Opioide. Ich glaube, Tilidin kann man geben. Und ja. Gut, dann gucken wir mal, wie er darauf reagiert, ne? Ja. Gut. Und dann würde ich sagen, gucken Sie doch jetzt mal direkt nach dem Patienten. Ich bin gespannt, was Sie nachher zu erzählen haben. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, eigentlich nur eine Frage nur. Eine Zusatzfrage, die in dem Zusammenhang gestellt worden ist oder bei diesem Patienten gestellt worden ist, so als, ja, aus dem hohlen Bauch raus. Was versteht man unter einer Reha? Ja, Reha ist eine Folgetherapie. Nach dem Krankenhaus oder nach dem einer Erkrankung für Wiederstellung der Patienten, physische oder psychische Wiederstellung, kann physische man in oder einer psychische Wiederherstellung, ja, genau. In einem Reha-Klinik schicken. Wofür steht denn die Abkürzung Reha? Ich weiß es nicht. Rehabilitation. Ja, Rehabilitation, ja. Ganz einfach. Ja, super einfach. Ja. Und genau, also Wiederherstellung und eben auch. Auch Sozial- und Arbeitsleben. Genau, Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Zu haben, genau, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Ganz genau. Ja. Genau, im Anschluss an Trauma, Erkrankung oder OP. Das sind die Punkte. Also, ja, das wäre vielleicht tatsächlich noch eine interessante Frage gewesen, ob der seinerzeit vor 25 Jahren nach seiner Beinfraktur gleich wieder arbeiten konnte oder ob der da eine Reha hatte vielleicht. Aber wir kennen das heute eigentlich überwiegend so, ja, so bei älteren Leuten eben, ne, dass die eine Reha kriegen nach Hüft-Tap oder Knie-Tap oder so. Oder eben auch nach anderen großen OPs, ne? dass die wieder aktiv werden. Wobei tatsächlich, wenn man zu alt ist, kriegt man tatsächlich in Deutschland auch keine Reha mehr. Ne? Dann machen die noch so ein bisschen eine Anschlussheilbehandlung, dass man so gerade eben wieder krabbeln kann. Aber eine richtige Reha ist das dann eben nicht mehr. Ne? Gut. Ja, also ich bin sehr zufrieden als Oberärztin. Ich bin auch als Patient sehr zufrieden. Ja, das VR ist nicht gut. Ja, aber das ist ja in der echten Situation, ist das ja anders. Du kriegst ja eindeutig einen Mann oder eine Frau als Patienten. Und ich müsste mir jetzt einen Hut aufsetzen und einen Bart ankleben vielleicht, damit man erkennt, dass ich ein Mann bin. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, das muss ich unbedingt nochmal loswerden. Das sagen zwar alle so, aber ich finde das wirklich schräg, wenn man sagt, dieser Patient hat eine unauffällige vegetative Anamnese. Nee, also wenn drei Faktoren nicht stimmen, dann ist die vegetative Anamnese nicht unauffällig. Ja, richtig. Sondern die vegetative Anamnese ist auffällig in Bezug auf Übelkeit, Nachtschweiß und Durchfall Erscheinungen und Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit. Also dieser Mann ist tatsächlich vegetativ ja nicht unauffällig. Ne? Können Sie und bitte wiederholen? Also die vegetative Anamnese ist auffällig aufgrund vegan. Ja, oder in Bezug auf. In Bezug auf, ja. Ja. Ne? Oder bei Erfragen der vegetativen Anamnese fällt auf, und dann kann man die Sachen nennen. Aber davon unauffällig zu sprechen, das trifft es ja nun wirklich nicht so richtig. Ja. Was soll noch passieren, damit man auffällig ist? Ja. Das ist logisch, ja. Ja. Aber das ist tatsächlich, ist mir schon in ganz, ganz, ganz vielen Gesprächen hier aufgefallen. Nur jetzt im Augenblick habe ich gerade gedacht, das muss ich mal wieder sagen. Ich habe das auch irgendwann vor langer Zeit schon mal gesagt. Aber vielleicht das noch so als Aspekt für übermorgen. Wer weiß, was du bekommst. Vielleicht kriegst du Herrn Sabrowski tatsächlich. Ja, ne? Ja, vielleicht. Ja, gut. Ja, gut, hat noch irgendjemand eine Ergänzung, irgendwas dazu zu sagen für die liebe Nisa? Darf ich etwas sagen? Immer. Ja, man sollte hier auf jeden Fall den Krebs ausschließen, weil ihr Vater wegen des Krebs gestorben ist und der Patient in letzter Zeit viel abgenommen hat. Deswegen sollte man wahrscheinlich karzinoembryonische Antigen und Biopsie. Ah, okay. Das finde ich noch ein schöner Hinweis. Ja, sie ist alt und raucht viel, ja? Ja. Alt, hör mal, 61 Jahre. Ist karzinoembryologisch Antigen ist genug oder man muss mehr? Nicht nur karzinoembryologisch Antigen, ich denke, sollte man auch, Biopsie und Kolonoskopie, ja? Ich denke, Kolonoskopie, ja. Ah, dass man auch noch ein Kolon, ja, das stimmt natürlich, das ist auch interessanter Gedanke, ja. Nach dem Motto, nicht nur eine, sondern zwei Baustellen sozusagen. Ne? Ja, genau. Ja, der Patient hat gestern auch, dass er kein Fieber bemerkt hat. Könnte man ja den Krebs ausschließen, ja. Ja, richtig, sehr wichtig. Ja, guck mal. Aber ich habe gedacht, wenn man im kleines Blutbild einen Anämie sehen und ja, aber man muss ausschließen, ja. Sie haben recht, ja. Ja, das ist der gute Tipp für mich. Ich finde, das ist echt ein guter Hinweis, ne? Ja. Der kann ja tatsächlich außer seiner Pankreatitis, die er jetzt im Augenblick hat, kann der ja noch schleichend seit Urzeiten einen Darmtumor haben. Ne? Das klingt gar nicht so unwahrscheinlich. Haben wir noch irgendeinen Hinweis, eine Idee? Ja, eine Idee. Frau Nisa war meiner Meinung nach sehr gut. Ich hoffe. Aber Verdachtdiagnose, ich denke, akute Exzerbation einer chronischen Pankreatitis und sehr wichtig, weil der Patient hat viele Jahre gelitten und seit 2-3 Wochen verschlechtert hätten und eine Schmerzintensität liege. Die Schmerzen bei 7-8. Und ich denke, akuter Schub von chronischer Pankreatitis möglich. Ja, ich habe auch gedacht, wegen diese Steatore im Schüttel und dunkle Urin. Muss man chronische Pankreatitis sagen oder einen akuten Schub? Richtig. Die Patientin chronische Pankreatitis, aber alle Symptome eine akuter Schub zeichnen. Im akuten erwarten wir auch Fieber im akuten Schub oder? Ja, eigentlich ja. Ja. Keine, aber keine Fieber. Keine Fieber. Ja, keine Fieber. Akuter Schub. Akutes Pankreatit okay, okay. ist eine Form akutes Abdomen. Okay. Hm. Ja. Also ich denke auch diese Fieber- oder Nicht-Fieber-Aussage ja. Ist bei diesem Patienten auch nicht so richtig ernst zu nehmen. Ja? Der hat ja bisher so ziemlich viel eigentlich ignoriert. Ja? Und ist ja auch erst zu einem relativ späten Zeitpunkt überhaupt zum Arzt gekommen. Ja? Und so, ja, wenn der gar nicht Fieber gemessen hat, dann weiß er ja wahrscheinlich auch nicht wirklich, ob er Fieber hat. Und das könnte man ja auf alle Fälle nochmal nachkontrollieren. Das ist ja eines der ersten. Ja, ich habe eine Frage, noch eine Frage. Mhm. Muss man in diesem Patienten plötzlich ERCP durchführen oder muss man warten? Oh, das müssen die Fachleute wissen. Ja, ja. Ich habe keine Erfahrung. Wenn die Patienten akuter Schub oder akute Exacerbation einer chronischen Pankreatitis, ERCP ist nicht jetzt danach Verlaufskontrolle gibt, aber eine Computertomographie mit Kontrastmittel oder Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel besser. MRCP ist ja, besser ja, in diesem Fall. Ja, und Ultrasonographie besser. Aber ERCP, wenn die Patienten eine Choledocholithiasis und denken, für Computertomographie und Ultrasonographie danach denken, ERCP möglich. Aber erst einmal CT, Computer, CT und Ultrasonographie. Oder MRCP ist im aussagekräftig in diesem Patient. Aber MRCP sehr gut, aber keine Indikation. Ja, kein MRCP in Deutschland CT jetzt schnell machen, aber MRCP nicht schnell machen in Deutschland. Okay. Guck mal, ja. Also da bin ich jetzt tatsächlich raus aus der Diskussion, weil ich tatsächlich zu wenig Ahnung von der Materie habe. Ja. Aha, guck mal, da kommt eine Info, kann jederzeit durchgeführt werden. Na gut. Ja. Vielen Dank für alle, die sich beteiligen. Ja, vielen Dank für die alle tippt. Gut. Ja, was bleibt uns für heute? Ich glaube, wir hören jetzt auf für heute Abend. Wir machen dich nicht noch kribbeliger. Du hast schon die ersten